Eigentlich hat er nur einen Schrank aufgemacht. Jetzt macht er den Schrank wieder zu. Draußen sind seine Leute zugange, eben zurückgekehrt von ihrem Streifzug. Er hört sie bei den Pferden im Garten rufen und reden. Dann betritt das Rufen und Reden das Haus. Sie rufen zu ihm hinauf, er sagt, ich komme. Er geht die Treppe hinunter, sieht seine Leute sich regeln auf der Bank. Heringe liegen auf fettgetränktem Papier auf dem langen Tisch, auch Brot. Ein anderer stellt gerade eine Flasche Wodka daneben. Pferde gibt's nicht mehr, sagen sie. Dafür im Wald ein paar deutsche Uniformen, nur schlecht versteckt, unter Laub. Sie sagen, die Deutschen sind über alle Berge. Einer probiert gerade einen der deutschen Mäntel an. Nicht schlecht, sagt er, passt. Auf dem Boden liegt sein sowjetischer Mantel, schon ganz zerschlissen. Das mache ich auch, sagt ein anderer und beginnt, sich auszuziehen. Ich schlafe heute hier unten, sagt der junge Major. Hast dich wohl allein hier gefürchtet, sagt einer der älteren Soldaten und lacht und ruft, los, gebt ihm die Polster von der Bank. Zwei andere nehmen ein Polster von den kleinen messingenen Haken, an denen es hängt, und johlen, als jetzt die Rückwand zu sehen ist, mit Leder bezogen. Da sind ja meine neuen Stiefel, ruft einer der beiden und zieht ein Messer. Moment, sagt der junge Major, die Stiefel sind für mich. Er schiebt den Tisch beiseite, wirft dem, der den deutschen Mantel trägt, das Polster zu, nimmt dem anderen das Messer aus der Hand, der sagt, immer auf die Kleinen, und grinst, weil er viel größer und kräftiger ist als der Major und jeder das sehen kann. Und die anderen grinsen auch, als er sich jetzt auf die Bank kniet, um besser schneiden zu können. Noch zwei Polster gibt es, beide nimmt er ab und wirft sie den anderen zu. Quadrat für Quadrat schneidet er das Leder herunter, 12 kräftige Schnitte. Entschieden schneidet er, aber ganz ohne Gier, so als handle es sich nur um eine notwendige Operation zur Rettung eines Verletzten. Zwei fangen indessen an, sich um den letzten deutschen Mantel zu streiten. Ein anderer rülpst. Einer legt sich auf die Ofenbank zum Schlafen hin und sagt, fast wie zu Hause. Draußen wird es schon hell, aber durch die farbigen Butzenscheiben in den Fenstern ist das Morgengrauen in diesem Haus grün. 2 Stunden schlafen, dann werden die Pferde fertig gemacht und mittags geht's weiter, sagt der Major. Er legt die Lederquadrate übereinander, rollt sie zusammen und steckt sie sich, als er sich jetzt auf die Polster zum Schlafen hinlegt, als lederne Rolle unter den Kopf. Am Morgen, als die anderen schon dabei sind, die Pferde aus dem Garten auf den Sandweg hinauszutreiben, nimmt er ein halbes Brot und geht noch einmal ins Zimmer hinauf. Dort pflückt er den Marderbalg vom Geländer des Balkons, wirft ihn sich über die Schulter, geht dann zum Schrank hinüber, greift eine der falschen Säulen fest an und zieht den Schrank auf. Ohne hineinzusehen, wirft er den Brotkanten nach hinten ins Dunkle, schließt den Schrank wieder und verlässt das Zimmer. Mit dem Balg, der ihm als roher Pelz über der Schulter hängt, und der Lederrolle in der Manteltasche sieht er aus wie ein Jäger. Zu Hause in seinem Dorf gab es so einen, der hatte sich an das Leben im Wald so gewöhnt, dass er nur zum Verkauf oder zum Eintauschen seiner Beute gegen Waffen und Munition zu den Menschen zurückkam. Der war bei den Tieren, die früher oder später seine Jagdbeute wurden, mehr daheim als unter den Menschen. Manchmal kam er lange nicht ins Dorf und dann doch wieder, so dass man nie wusste, ob er schon gestorben war. Jetzt gab es das Dorf nicht mehr, aber der Jäger strich womöglich immer noch durch die Wälder. Oder er hatte sich längst zu den Tieren gelegt und war, endlich seine eigene Beute, verendet.